Marilyns Lichtjahre. Ein Hörspiel von Neraf Christoph und Jack Peters. Lenchen, Lenchen, Lenchen. Lenchen, Bad, Lenchen, Bad, Lenchen, Bad, Lenchen. Bad, wir haben nur noch 2 Stunden. Lenchen, Lenchen, Bad, Bad, du Lenchen. Mit deinen Opern, mit deinen Opern, Lenchen, deinen Opern. Das ist Gluck, Gerhard, Gluck, Orpheus und Eurydike von Gluck, für heute Nachmittag, für die Beerdigung. Oh ja, wunderschön. Vielleicht etwas zu feierlich, aber sehr gut für heute Nachmittag. Ich habe noch mal angerufen wegen der Kaffeetafel. Dann brauchst du das nachher nicht mehr zu tun. Und dein Anzug, der hängt auch bereit. Verrückt, nicht? Wenn dir Musik gefällt, muss sie immer laut sein. Ich mag sie leiser. Ja, ja. Aber in der Kirche muss sie laut sein. Da muss sie schallen. Natürlich nicht da-da-da-da-da, aber doch so, dass man Gänsehaut davon kriegt. Och, lass das doch. Bart, findest du nicht auch? Du weißt von Musik genauso wenig wie von mir. Wir kennen uns überhaupt nicht. Du bist mein Bruder, mein Zwillingsbruder. Leg das doch beiseite, Bart. Eineiig. Komm. Wir sind nicht einmal 2 Minuten auseinander. Und trotzdem verstand ich mich viel besser mit Lenchen. Obwohl sie 15 Jahre jünger und schwachsinnig war. Oh Bart, Lenchen ist tot. Wie konntest du überhaupt eine Beziehung haben zu jemandem wie Lenchen? Die hat nie was begriffen und jetzt ist sie tot. Du machst dich selbst zum Narren. Ja, zum Narren. Engel. Mongolchen sind Engel, Gerhard. Als ich gerade die Musik hörte, dachte ich, Mongolchen sind Engel. Meiner Meinung nach sehen Engel aus wie Lenchen. Weißt du noch, dass sie Bilder von Filmstars sammelte? Bette Davis, Mamie van Doorn, Jane Mansfield, Jean Harlow, Marilyn Monroe. Norma Jean. Wer? Norma Jean Baker. Kenn ich nicht. Nun lass das doch mal. Ist das auch so eine Monroe-Imitation? Das ist die Monroe. Sie hieß übrigens Monroe, nicht Monroe. Monroe. Weißt du noch, die gab es mit den Kaugummis. Eine vollständige Sammlung hatte sie. Wir haben uns dumm und dämlich gekaut für Lenchen. Wegen des Einwickelpapiers. Das sie dann wieder verkauft in ihrem Bollerwagen. Weißt du noch, vor dem Laden? Ja. 3 Bildchen für 5 Pfennig. Und kein Mensch hat sie gekauft. Alle gaben dem Mongolchen 1 Groschen, taten das sogar gern, aber niemand wollte die Filmstars haben. Gerhard! Dann fing sie an zu weinen. Das hast du nie verstanden, Gerhard. Lautlos, ohne Tränen. Immer so, als wäre sie kurz davor, es herauszuschreien. Das war einfach in ihrem Kopf, Bart. Angeboren. Wenn es einfach angeboren war, warum konnte ich sie dann trösten? Du aber nicht. Niemand konnte das. Ich will jetzt gehen. Kommst du? Ich will noch weiter die Musik hören. Die ist doch gut, diese Oper von die du da eben hattest. Gluck. Ja, Gluck, wie du willst, aber beeil dich. Wir müssen noch mal kurz über die Beerdigung sprechen. Das werden wir überleben. Sei nicht so hektisch. Wenn du dich nur nicht verspätest. Ich hol dich nicht noch einmal. Noch 2 Stunden bis zur Beerdigung. Das werden wir überleben, nicht Lenchen? Das werden wir überleben. Hallo. Lenchen? Guck weiter geradeaus. Wer ist da? The Overture. Wer? Let it run. Don't say anything. Just listen. You see? Here. Listen. I'll show you how it goes. I look at you, and then I say something completely different. For example, like this. Like this. And then I say, Muskelgeschwulst. Or, lebendig begraben. Or something completely different, like, underwear. Absolutely superfluous. Wer bist du? Well, ich werde dir zeigen, wie es geht. Ich sehe dich an. Und dann sage ich etwas ganz anderes. Zum Beispiel so oder so. Und dann sage ich Muskelgeschwulst oder lebendig begraben oder etwas anderes wie Unterwäsche. Absolut überflüssig. Ich werde verrückt. Paganini-Kehlkopfkrebs. Wusstest du das? Paganini-Kehlkopfkrebs. Mahler-Streptokokkeninfektion. Tschaikowski-Cholera und Gluck. Das ist Gluck, was du hörst. Die Musik. Ach, Scheiße, wo waren wir? Die Bleistiftabsätze. Geh nur hier rein. Aber du darfst dich nicht umsehen. Komm. Komm nur. Siehst du den Unterschied? Nicht umdrehen! Siehst du den? Sieh nur. Der linke Absatz, ein halber Zentimeter. Wenn du genau hinsiehst, kannst du es sehen. Ich falle den selbst ab. Nicht viel, aber genug, um mit der Hüfte zu wackeln. Der Gang, mit dem ich fällt. Bei jedem Schritt ganz kurz aus der Balance und dann sagt man etwas anderes, etwas Persönliches. Plötzlich umdrehen. Nein, nicht du. Ansehen und etwas sagen wie Händel, 1751, links blind, 1753, rechts auch. Da war guter Rat teuer. Die meisten Männer, die ich gekannt habe, drückten ihre Zigaretten in Blumentöpfen aus. Ich habe mir nichts anmerken lassen. Sie schmückten mich wie ein Weihnachtsbaum. Ich habe mir nichts anmerken lassen. 9 Stunden haben sie gebraucht, um mich herauszuputzen. Erst das Make-up. Lage auf Lage auf Lage. Das Flecken mit 35. Ich bin Jahrgang 26. 1. Juni. Zwilling. Dann die Haare. Permanent Brennschere. Wasserstoffperoxid. Ravel. Gehirnleiden. Schumann. Der Wahnsinn. Ja, schön. Die habe ich doch selbst. Das glaubst du nur. Hier ist alles anders. Herausputzen, sagte ich. Manchmal fingen sie schon an, wenn ich noch schlief. Erst der Friseur, dann der Maskenbildner, dann die Kleider. Horizontale Metamorphose. Sag, kennst du die Geschichte, dass jemand eines Morgens als grüner Käfer aufwacht? Ja, so geht's mir mit Marilyn. Man schläft ein als Norma Jean und wacht auf als Legende. Wie eine Legende aufwacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ganz anders, als du denkst. Bart, das ist doch richtig. Bart. Bart. Also, Bart, eine Legende wacht nicht auf. Eine Legende hat zu schlafen und wird sie wach. Und sie wird wach. Dann wird sie nicht wach, sondern sie erwacht. Und Erwachen kostet Zeit. Ozeane von Zeit. Und wenn sie dann endlich erwacht, dann sagt man etwas völlig anderes. Zum Beispiel, Mr. President, I'm a widespread misunderstanding. Herr Präsident, ich bin ein weit verbreitetes Missverständnis. Hier hast du einen Stuhl. Setz dich. Ja, mit dem Rücken zu mir. Du darfst dich nicht umdrehen. Ich will nicht, dass du mich siehst. Das geht nicht. Wo sind wir? Wer bist du? Nur zuhören. Nichts fragen. Ich sitze in der Kirchenbank. Ich sitze in der Kirchenbank. Ich sitze in der Kirchenbank. Hello? I'm sitting in the pew. Where's the music? Die Orgel spielt, das Singen beginnt. Und ich bekomme Lust, alle Kleider auszuziehen. Du bist Marilyn. Ich mag keine Unterhöschen. Ich will nackt vor Gott stehen, die Augen geschlossen, während mich alle sehen. Ich darf mich hier doch nicht ausziehen? Ich muss die Zähne zusammenbeißen und mich auf die Hände setzen, um mich zu beherrschen. Ausziehen. Nicht ausziehen, Marilyn. Ich habe alles weggegeben, alles. Von mir selbst ist nichts mehr übrig. Nur ich. Dann hat man Angst, dass man nichts mehr zu geben hat. Aber das stimmt nicht. Nicht immer. Dann entdeckt man Dinge, ja, von deren Existenz man nichts weiß. Ich träumte sogar davon. In dem Traum komme ich in eine Kirche. In einem Reifrock. Nichts darunter. Die Leute liegen auf dem Fußboden. Auf dem Rücken. Im Mittelweg. Und ich auf den Bleistift absetzen. Gehe über sie hinweg. Und sie gucken. Sie gucken. Und dann sage ich etwas ganz anderes. während sie gucken. Einfach was Dummes, während sie hochgucken. Einfach etwas völlig Unsinniges. Naja, gut. Sie wirken jetzt nicht so besonders. Mit den Schlappen. Ja, und meine Knie, naja, sie stehen halt so ein bisschen nach, so, nach innen. Ich habe überhaupt keine schönen Beine. Und auch nicht so lange. Also nicht wirklich lange. Obwohl... Nicht gucken. Du brauchst nicht zu gucken. Ich erzähl's dir. Ich erzähl dir alles. You hear? That's Orpheus. Orpheus? Der Junge hat etwas verloren. Das ist sofort zu hören. In der Musik geht es immer um etwas, das weg ist oder was man verloren hat. Orpheus hat Eurydike verloren. Eurydike. Eine gute Oper ist nichts anderes als ein Suchbefehl. Die ganze Musik, eine große Suchaktion nach Todesursachen. Bach. Na, rate mal. Du liebst doch Musik. Johann Sebastian Bach. Meningitis? Denkste. Aber so einfach ist es nicht. Jeder Name ist ein Deckname. Und man kann nur an einer Sache sterben. Und dann macht es nichts aus, wie du heißt. Carol Lind oder Marilyn Monroe, einer der beiden. Mir war das egal. Jedes Pseudonym ist ein Regenschirm. Wenn es regnet, muss ich immer an meinen Vater denken. Wo bin ich stehen geblieben? Bei den Todesursachen. Nein, das stimmt doch nicht. Nein, ich war viel, viel weiter. Ich überlege eben mal, wo ich war. Marilyn Monroe. Oder Carol Lind. Da hat man Marilyn Monroe gewählt. Die Namen. Ich weiß es wieder. Ist doch verrückt, oder? Sie haben sich für Marilyn Monroe entschieden. Carol Lind klingt nicht gut, sagten sie. Zu sehr Mischung aus Opernsängerin and Dead Actress. Monroe? Nach meinem Großvater, mütterlicherseits. Marilyn von Marilyn Miller, einer verstorbenen Schauspielerin. Niemand ist unsterblich. Obwohl... Obwohl... Du glaubst es nicht, oder? Ich sehe dich doch denken. Du denkst, das macht nichts aus. Der linke Absatz ist wirklich kürzer. Na los, versuche es. Zeig mal deine Füße. Ja. Sag mal, welche Größe hast du? Nein, nicht umdrehen. Warte eben. So geht es nicht. Du darfst nicht erschrecken. Ich tu dir was vor die Augen. Können wir uns besser unterhalten? So. Wie viele Finger hebe ich? Das weiß ich nicht. Ich sehe nichts. Das ist eine Augenbinde. Gegen Schlaflosigkeit. Dreh dich jetzt ruhig um. Oh ja, ich sehe. Die Schuhe, das geht prima mit den Schuhen. Du musst schon ein ganzes Stückchen gehen, sonst kapierst du es nicht. Oh. Halt dich ruhig am Tisch fest. Na, was ist das für ein Gefühl? Es kippelt ein bisschen. Die Absätze. Na und? Ich bin 36 Jahre gekippelt. Aus der Balance, kippelnd in der Wiege und kippelnd zu Grabe getragen. Alle Verträge kippelnd reingeholt, aber nichts davon übrig behalten. Ja, schwache Fußgelenke. Achte auf deinen Hintern. Merkst du? Der schaukelt von alleine mit, wenn du kippelst. Wie auf einem Schiff? Ja, genau. Aber was für ein Schiff? Das ist die Frage. Ein Ozeandampfer? Auf den absetzen? Danke für die Blumen. Jane Mansfield. Ja, die waren Ozeandampfer. Die lief nur die Welthäfen an. Und du? Die Titanic, mein Schatz. Mit Rettungsbooten und allem. Einen Eisberg gerammt. Und da ist sinken geblasen. Für den Rest des Lebens. Und Wasser schöpfen. Mit den Eisbrocken um einen herum. Kühlraumsyndrom. Die Schuhe. Bart, gib mir die Schuhe. Das sind keine Absätze. Das ist eine Welt. Den Gipfel erreichen, das ist nicht das Problem. Aber sich zu behaupten, oben auf dem Gipfel, in der dünnen Luft. Siehst du den Berg da? Wie denn? Den beschneiten Gipfel. Ein Berg? Ich kann doch nicht sehen. Naja, aber ich. Das ist der Kilimanjaro. Der höchste Berg Afrikas. Glaub mir, dass er da ist. Der Kilimanjaro. Und dass ich ihn jeden Morgen sehe. Den Kilimanjaro. Und dann sage ich mir, Marilyn, behaupte dich. Das ist das Problem, sich da oben zu behaupten. Beißende Kälte. Alte Zeitungen unter die Kleider. Keine Unterwäsche. Alte Neuigkeiten. Permanente Lawinengefahr. Und die Locken? Futsch. Der Kompass ist weg. Immer weg. Oder er spielt verrückt. Und kein Basislager, in das man sich zurückziehen könnte. Das Basislager hat sich aus dem Staub gemacht. Der Vater. Oder das Basislager ist im Irrenhaus. Die Mutter. An meinem Todestag schenkte man mir einen Leopard. Du weißt ja, aus der Geschichte von Hemingway. Schnee am Kilimanjaro. Danach ist auch noch ein Film gemacht worden, mit Hildegard Knef in meinem Kleid. Der Berg da draußen, das ist der Kilimanjaro. Das Kleid, das ich anhabe, das ist das Kleid. Am Westhang des Berges liegt das gefrorene Gerippe eines Leoparden. Steif. Niemand weiß, was das Tier da oben wollte. Hey! Erzähl doch auch mal was über dich. Zieh dir die Schuhe wieder an und erzähl mir was von dir. Meine Schwester... Lenchen. Na, es gefällt dir, sie anzuhaben. Ja, das gefällt dir. Na, es ist ja auch schön, in den Schuhen von Marilyn Monroe herumzustolzieren, während Marilyn dabei sitzt. Und soll ich dir mal was verraten? Marilyn findet das gar nicht schlimm. Marilyn ist schon lange in Pantoffel umgestiegen. Marilyn wackelt nicht mehr, schaukelt nicht mehr, regt sich über nichts mehr auf und sagt dauernd etwas anderes. Und das kann sie alles nicht interessieren. Denn Marilyn ist tot. Hörst du? Das sind die Furien. Ich werde dir schon noch sagen, wie es geht. Die Musik meine ich. Gluck. Gluck. Gluck. Gluck. Hey, mein Schatz. Komm doch mal her. Näher? Nein, nein, nein, nein, nein, näher. Mach mal den Mund auf. Ich hab da was gesehen. Aha, das dachte ich mir doch. Tja, das geht also nicht, wenn du zum Film willst. Ich will nicht unbedingt zum Film. Nicht unbedingt reicht nicht. Wenn ich dir für deine Zähne einen Rat geben darf. Zitrone. Backpulver und Zitrone. Das ist ein Pferdemittel. Aber das ist ja auch ein Pferdemaul. Aber ja, vielleicht irre ich mich. Erst putzen. Dann sehen wir weiter. Hier hast du eine Zahnbürste. Komm, wir gehen zum Waschbecken. Geborgen. Jung. Wenn man tot ist, wird man nicht älter. Wenn ich jetzt noch leben würde, wäre ich also zwischen 60 und 65. Verrückt ist das. Darunter kann man sich überhaupt nichts vorstellen. Stell dir das vor. 65. Marilyn Monroe, die im günstigsten Fall den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle überreicht. Von wegen. Nicht einmal über meine Leiche. Der große Vorteil, tot zu sein, ist der. Man kommt nie mehr zu spät. Putzen, Gespräche über den Tod, das ist die Kombination. Warum, weiß ich nicht. Aber so ist es. Du vergiss es nicht. Zähne putzen, Gespräche über den Tod. Das ist übrigens eine ganz besondere Zahnbürste, die schwarze. Damit habe ich mir für einen meiner letzten Filme die Schamhaare gebleicht. Hm? Mach ruhig weiter. Weißt du, das Wasserstoffperoxid ist da schon lange raus. Das verfliegt nach einiger Zeit. Abgelutschte Zahnbürsten. Das geht nicht, dass die Haare so auseinanderstehen. Moment, es geht noch ein Weilchen. Es geht nicht noch ein Weilchen. Es geht überhaupt nicht noch ein Weilchen. Alle 3 Monate eine neue. Kreideweiß, Gespräch über den Tod mit dem Ding im Mund. Dann muss es eine solide Zahnbürste sein. Also, Zähne putzen. Na? Gespräche über den Tod. Genau, Mundhygiene. Du, tust du mir einen Gefallen, bringst du die Zahnpasta mit? Auch die Bürste? Nee, was soll ich denn mit der Bürste? Blondieren. Oh, Jesus, no. Just the tube. Nur die Tube bat. Siehst du? Das dachte ich mir doch. Siehst du, das ist auffällig. Frauen beginnen in der Mitte zu drücken. Männer rollen die Tube auf. Das ist eine Welpe. Aufrollen, drücken, aufrollen, drücken, Zähne putzen. Gespräche über den Tod. Gespräche über den Tod, ja, ja. Und das Schama gebleicht und die Nasenspitze entfernt. Und das Gebiss gerichtet für Hollywood. Und das Schamhaar gebleicht mit der schwarzen Zahnbürste für Hollywood. Und das Haar wie Puderzucker. Nein. Wie Schnee. Dann sagte ich zum Friseur, wie Schnee. Die Haare so weiß, dass es weh tut. Man hinschaut. So schneeweiß, dass sie weinen, wenn sie mich sehen. Once upon a time, a girl. Forget it. Was, Marilyn? Ich habe einmal ein Mädchen. Was war mit dem Mädchen? Das ist nicht so interessant für das dich. Das möchte ich gern wissen. Erzähl es bitte. Sie war 16. Sie war ein Mongolchen. Und sie starb. Sie lag im Sterben. Sie konnte nicht mehr sprechen und nicht mehr weinen. Etwas in ihrem Kopf. Sie wollte nur noch eines. Marilyn Monroe sehen. Mich. Verstehst du? Mich. Ich hin zu ihr. Ich hatte mich zuvor besonders gut blondiert. Vor allem hier. Den Wirbel, am Haaransatz. Als sie mich sah, richtete sie sich auf und fing an zu heulen. Dann sagte sie die ersten Worte seit Jahren. Und sie sagte nicht Mama oder so etwas, sondern Marilyn Monroe. Und sie weinte. Natürlich nicht um mich, sondern um mein Haar. Da hätte jeder stehen können, sogar du. Sie weinte um das Haar. Am Sterbebett stand nur eine bestimmte Frisur, eine Tönungswäsche oder nenne es eine Dauerwelle. Du hast auch so einen Wirbel, der seinen eigenen Willen hat. Sie rief Marilyn Monroe. Nicht Mama. Das kommt nicht von ungefähr. Als ich zum ersten Mal Mami rief, war es meine Oma. Und die sagte, Mami, that's the lady with the red hair that comes to visit every weekend. Das ist die Frau mit den roten Haaren, die jedes Wochenende kommt. Die längste Zeit, die ich mit meiner Mutter zusammen gewesen bin, das waren 3 Wochen. 3 Wochen, weil ich krank war. Ja, da sagt man dann wohl Marilyn Monroe statt Mommy. Eigentlich hast du wunderschönes Haar. Dünn, aber schön. Du hast doch nichts dagegen, dass ich dran rumfummle. Ist das die natürliche Farbe? Nein, ich habe nichts dagegen. Nein, das ist nicht die natürliche Farbe. Das ist Henna. Henna? Das ist ein Strauch, ein Kraut. Ein Kraut auf die Haare? Und sollte es blond sein? Ja, etwas heller, als ich es hatte. Und auch etwas heller, als es jetzt ist. Ja, dann tun wir doch was dran. Zum Glück habe ich noch unzählige Dosen blond. Werden wir für dich mal eine schöne Farbe aussuchen. Woran hattest du gedacht? Na, mein Schatz? Was für ein Blond soll's denn sein? Was du gerade sagtest, wie Puderzucker. Und dass es weh tut, wenn man hinsieht. So einfach ist es nicht. Du denkst, blond ist blond. Das wäre sehr einfach. Wie jeden Film hatte ich ein anderes Blond. Aschblond. Strawberry Blond. Platinum Blond. Ah, no, Amber Blond. Sometimes the head on my hair was a different color than the hair under my armpits. And that, again, was sometimes a different color than my Schamhaare. Something like, what's it called? Na, wie heißt denn das Ding mit all den Farbtönen? Na? Farbskala. Ja. Eine Farbskala der Blondtöne. Aber blond ist nicht weiß. Noch lange nicht. Fahl. Blond is pale. Aber nicht weiß. More off-white. Dirty white. Obwohl, wenn es wirklich weiß ist, brennt es zu stark. Und nicht blond. Dunkelblond, gebleichtes Dunkelblond, Puderzuckerblond, Platinblond, Popoblond. Puderzuckerblond, sagtest du doch. Alle! Schon seit Jahren alle! Macht nichts. Blond ist blond. Jedenfalls bei dir. Wir müssen allerdings vorsichtig sein mit deinen hauchdünnen Härchen. Wir können es natürlich auch ganz und gar verderben. Und das wäre wohl das Letzte. Hier. Versuch erstmal meine Perücke. Oh, wow. Die habe ich ja lang nicht mehr abgehabt. Ich hätte nie gedacht, dass da so viel drunter ist. Ja. Setz sie nur auf. Hier. Etwas nach hinten. Ein kleines bisschen nach hinten. Nein, jetzt sitzt sie ja ganz über dem Ohr. Da. Da, beim rechten Auge. Von mir aus gesehen. Ja. Ja, dann kurz so. Die Finger nass machen und die Locke beim Wirbel. So. Oh, ja, genau. Löckchen machen. Und dann musst du schauen. Nicht so schauen. Du kannst es natürlich nicht selbst sehen, aber du schaust rein, als würdest du in die Kamera schauen. Und das geht natürlich nicht. Du darfst nicht in die Kamera schauen, Bart. Nie in die Kamera schauen. Das ist die Kunst des nachdrücklich nicht in die Kamera schauens. Wissen, dass sie da ist, die Kamera. Und das merken lassen. Ausspielen. Aber nicht reinschauen. Bart, nie in die Kamera schauen. Dass man die Leute betteln hört. Guck doch eben, Marilyn. Guck doch bitte rein. Nur kurz. Eine Sekunde. Aber nein. Nie. Nie. Obwohl, in Gentlemen Prefer Blonde... Mit Jane Russell. Mit Marilyn Monroe. Da habe ich einmal beinahe in die Kamera geschaut. Ich war müde. Wir hatten den ganzen Tag gearbeitet. 36. Klappe. Und plötzlich dachte ich, wo kann die Kamera sein? Sind die anderen womöglich schon alle zurück zum Hotel? Ich schaue mich um. Keine Menschenseele. Ich hatte sie nicht gehen hören. Ich schaue mich also um. Wenn da noch eine Kamera gewesen wäre, ja, dann hätte ich ihr sehr wohl reingeschaut. Aber da war keine Kamera weit und breit. Also nicht in die Kamera. Nie in die Kamera. Es ist unglaublich. Die Perücke sitzt ja wie angegossen. Nur schade wegen der Augenbinde. Also, je weiter du neben die Kamera schaust, desto besser, Bart. Okay, the camera's here. Stand die Kamera links, schaute ich nach rechts. Die Regisseurin? Ratlos. Stellten sie zwei Kameras auf, links und rechts, schaute ich nach oben. Oder ich machte die Augen zu. Na, das kannst du dir ja vorstellen. Du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn so ein Kamerateam auf dich zukommt. Geh doch mal ein bisschen nach links, Schätzchen. Come on, move over to the left, Marilyn. Come on, honey, keep moving. Nein, nein, nein, nach rechts. Von dir aus, move over to the right. Come on, baby, give me a smile. Und jetzt lachen. Lach, lach, lach. Come on, baby, smile. Lass die Zähne zeigen. Sag cheese. Come on, baby, say cheese. Let me see those teeth. Let me see them. Come on. Ja, und ich komme jetzt auf dich zu, wie ein Kamerateam. Wie so ein vielköpfiger chinesischer Drachen. Wie ein Löwe. Und ich muss sie zähmen. Auf dem Höhepunkt muss ich ihnen den Kopf in den Rachen stecken. Meinen blondierten Kopf in ihren 20th Century Fox Rachen. Oder in ihren Warner Brothers Rachen. Oder in den Columbia Pictures Rachen. Die Angst, dass der Rachen zuklappt. Und wenn er zuklappt und einmal klappt er zu, das weißt du. Wenn der Rachen im einzig wahren Moment zuklappt, dann macht es nichts aus, wessen Rachen es ist. Klappe zu. Aveton. Dein Lachen, das hat etwas. Vielleicht könnten wir meine Lippen etwas auffrischen. Natürlich. Knallrot. Hast du es schon mal selbst gemacht? Hier, mach es nach Gefühl. Ich pass schon auf. Eigentlich habe ich nur ein Talent. Ich kann schrecklich gut beobachten. Zuhören kann ich überhaupt nicht. Habe ich nie gekonnt. Tüchtig schmieren. Schön dick. Ja, Mut, Junge. Du musst in diesem Fach genauso viel Mut haben wie in einem Schlachthaus. Du musst es rausschreien wie ein Schwein, sonst hört dich keiner. Der Filmstar läutet die Notglocke, aber das Publikum glaubt, die Party sei noch im Gange. Der Filmstar läutet die Glocke für die letzte Runde. Sie glauben, da sei ein Kind geboren worden. Wir schlagen Alarm, sie hören es nicht. Wir schlagen Alarm, unser ganzes Leben lang schlagen wir Alarm. In diesem Körper ist der Notstand schon lange ausgerufen worden. Am Vorgiebel hängt schon lange das Schild. Für unbewohnbar erklärt oder unerklärbar bewohnt. Und sie wollen den nächsten Film mit dir drehen. Roter, roter Bart, muss noch roter. Ja, Blut, rot, mein Schatz. Zuletzt noch zwei Filme gemacht, während in diesem Körper die Guerilla im vollen Gange war. Aber sie hatten nichts bemerkt. Meine Organe waren in einen blutigen Bürgerkrieg verwickelt. Ich lief wie ein Krüppel hinter mir selber her. Da kann man noch so lange Beine haben. Naja, sie wirken nicht mehr so schön mit den Pantoffeln. Und meine Knie, ja, das habe ich dir doch schon gesagt, die zeigen ein bisschen nach innen. Mit hängenden Flügeln durch das Stockdunkel. Barfuß. Keine Hand vor Augen zu sehen. Nur tastend. Glaub mir. Filmstar zu sein, ist wie ein Blinder, der in einem dunklen Zimmer eine schwarze Katze sucht, die nicht da ist. Man redet mit Leuten und man hört wohl, dass sie antworten, aber es ist, als wäre man unter Wasser. Die Titanic, mein Schatz. Du bist in die Tiefe geworfen und sofort bei der ersten Schwimmstunde im Schlamm abgesoffen. Wasser treten im Schlamm. Das klatschnasse Kleid klebt am Körper. Die Klamotten sind so eng, dass man nur mit Mühe und Not atmen kann. Sie sagen das Kleid. Wer sind Sie? Alle. Alle, die das Kleid nicht angehabt haben. Durch die Bank. Sie scheinen alle zu wissen, dass das Kleid zu eng ist. Sie sagen, das Kleid ist zu eng. Ich sage, das Kleid ist nicht zu eng. Ein Kleid ist nie zu eng. Wenn ein Kleid zu eng ist, platzt es. Kann man es anziehen? Ist es nicht zu eng? Hier, füll doch mal. Findest du, dass dieses Kleid zu eng sitzt? Füll nur. Ja. Und hier? Na? Und hier? Du kannst nicht sagen, ich hätte es nicht versucht. Hausfrau. Küchenprinzessin. Ehefrau. Ich habe alles nach Treu und Glauben versucht. Meine Jugendliebe. Ja, ich hab's versucht. Ein paar Monate mit einem Baseballspieler. I did it. Es ist nicht gelungen, but I did it. 4 Jahre mit einem Schriftsteller. Und 3 Tage mit einem zweitrangigen Journalisten. Vielleicht war das Vernünftigste. Jedenfalls das Kürzeste. Sich was aus einem machen, ist etwas ganz anderes als lieben. Weißt du, was man am besten macht, um das Rot auf den Lippen matter zu kriegen? Eine Serviette? No, silly. A kiss. Ich hasse die Männer, die meinen, dass hinter der Legende ein liebes, unschuldiges Mädchen steckt. I'm a bitch! Ja, eine Schlange. Und wenn du hierher gekommen bist zu dem lieben, unschuldigen Mädchen, dann bist du an der falschen Adresse. You gotta cross the street, baby. Go over to the other side of the street. Go visit Doris Day or Shirley Temple. Aber nee, die leben noch. Die kleinen, unschuldigen Mädchen, die Aschenputtel, die leben noch. Die sind nicht zu Hause. Wie sie es machen, das weiß ich nicht, aber sie sind nicht zu Hause, immer in Urlaub, mal eben weg. Ich habe mich immer mehr an die Stiefschwestern von Aschenputtel rein denken können. Die Hexen, die sich die Zehen abhackten, damit die gläsernen Pantöffelchen passten. Das begriff ich wenigstens. Nicht da sitzen und warten auf den einen und den anderen Märchenprinz. Bringt nichts. Also, Zehen ab. Marilyn, die Pumps drücken ein bisschen. Lass sie an und geh. Ah. Das ist das Beste. Wir hatten uns noch nie gesehen. Ich kannte den Mann überhaupt nicht. Auf einer Party saß ich neben ihm auf einem Sofa. Mitten in einem Gespräch über den Salzgehalt des Toten Meeres nimmt er plötzlich meinen großen Zeh. Geh! Du kannst es mir glauben. Er hat die ganze Nacht den großen gehalten. Ob wir uns nun über Kalkablagerung, Steuerveranschlagung oder rechtsgequälten Joghurt unterhielten, er behielt den Zeh in der Hand. Diesen Zeh. Nichts. Nur diesen Zeh. Geh! Ich wurde verrückt vor Glück. Stell dir vor, diesen Zeh auf einem Dreiersofa, während alle zuschauten. Das interessierte mich nicht, die Bohne. Ich hatte, ja, das weiß ich noch ganz genau, fast nichts an. Und trotzdem nur mein Zeh. Er, diesen Zeh mit dem Kärtchen dran. ...81125 Marilyn Monroe. Was ist das für eine Nummer? Das bin ich, mein Schatz. In meiner Abschiedsvorstellung. Im Leichenschauhaus. Bei der Autopsie. Sie waren alle da. Marilyns Brüste wurden abgeschnitten. Das wollten sie sich nicht entgehen lassen. Abgeschnitten. Zur Seite gelegt. Zum Glück bekam ich dieses Kärtchen an meinem Zeh. 81125 Marilyn Monroe. Dann wussten sie wenigstens noch, wer es war. Es ist wegen der Brüste, dass ich die nicht sehen darf. Bart, wenn ich dir die Augenbinde abnehme und dich sehen lasse, dann siehst du mich wohl. Aber nur, was du von Filmen und Bildern kennst. Wenn ich dich nicht sehen lasse, siehst du vielleicht etwas anderes, was du nicht kennst. Aber solange ich dich nicht gesehen habe, weiß ich es nicht. Ich will es aber wissen. Selbst sehen. Ich muss einen Anhaltspunkt haben. Warum? Ich habe meine kleine Schwester verloren, Marilyn. Lenchen ist tot. Man hat sie aus ihrem Bollerwagen geworfen. Eines Tages werden wir alle aus dem Bollerwagen geworfen. Sie war unglücklich und ich konnte ihr nicht helfen. Ich drang nicht zu ihr durch. Sie lebte in einer anderen Welt. Dann war sie vielleicht auch nicht unglücklich. Doch, Sie war unglücklich! Sie war unglücklich! Aber dann konntest du ja auch nicht helfen, wenn sie wirklich unglücklich war. Vielleicht nicht helfen, aber wenigstens trösten. Ein bisschen. Dass sie wusste, da ist jemand. Nee. Es ist immer besser, allein unglücklich zu sein, als zu zweit. Aber wir sind doch jetzt auch zu zweit. Nein, mein Schatz. Ich bin überhaupt nicht da. Ich bin die Perücke, die du aufsetzt. Ich bin der Schuh mit dem Bleistiftabsatz, der der drei Nummern zu klein ist. Ich bin dein roter Mund. Ich bin das enge Kleid, über das deine Hand gleitet. Aber ich höre dich doch sprechen. Das ist nur meine Stimme. Das sage ich doch die ganze Zeit. Man tut etwas und dann sagt man etwas ganz anderes. Du suchst Lenchen und du hörst mich sprechen. Du stehst am Morgen auf und hinter dem Vorhang liegt der Kilimanjaro. Du bist bei Marilyn zu Hause und du begräbst deine schwachsinnige Schwester zur gleichen Zeit. Alles geschieht zur gleichen Zeit. Verstehst du das? Ja, und nein. Dann hast du es verstanden. Ich muss doch pünktlich sein heute Nachmittag zur Beerdigung. Du kommst nicht zu spät. Die anderen haben zu viel Eile. Hey, warum gehst du nicht in meinem Kleid? Würde ihr gefallen. Welche Farbe hat es denn? Doch nicht so auffällig? Du ziehst es also an? Ich habe noch nicht Ja gesagt. Würde es dir gefallen, es anzuziehen, einmal abgesehen von der Beerdigung? Das würde mir gefallen. Dann bin ich ganz und gar Marilyn Monroe. Na, ganz und gar? Okay. Ziehen wir beide uns eben aus. Was ist das für ein Geräusch? Hört sich wie Papier an. Ja! Papier! Zeitungen! Das habe ich von den Radrennfahrern gelernt. Die machen das gegen die Kälte. Wenn sie auf einen Berg kommen, stecken sie eine Zeitung unter das Trikot. Also dachte ich, das mache ich auch. Gegen die Zugluft. Die Zeitungen haben mich ausgezogen, sollen sie mich auch wieder anziehen. Wie findest du das, Schatz? Linkes Bein eingepackt in the New York Times, Hüften in den Observer. Oh. Jetzt sehe ich erst, dass das Kleid giftgrün ist. Verrückt. Es sieht ganz anders aus, wenn man es anhat. Ist es denn eine einigermaßen anständige Farbe für die Beerdigung? Die letzte Ehre erweisen, da muss es ein bisschen schicklich sein. Die letzte Ehre erweisen, hör doch auf! Endlich gibt es nichts mehr zu beweisen und du musst unbedingt die letzte Ehre erweisen. Senf nach der Mahlzeit. Hier, komm. Das Kleid. Zieh es an. Ja. Über den Kopf. Ja. Mein Suppe nach dem Tod und letzte Ehre. Ja, hat man mir auch zukommen lassen. Aber man haucht den letzten Atem aus, da fangen sie ihn ein, stecken ihn in eine Schachtel und begraben ihn, wo ihn niemand finden kann. Endlich kann man das Kleid ausziehen. Da packen die einen eine Holzjacke. Sie wird doch nicht auch noch im Familiengrab begraben, hoffe ich. So ist es geplant, wenn ich meinen Bruder richtig verstanden habe. Familiengrab? Puh, dass ich nicht lache. Familie gibt es nicht. Wenn du mit der Nase nach oben da liegst, ist Mutter nicht mehr zu Hause. Ist Vater nicht mehr zu Hause. Mein Familiengrab ist ein Einmannbetrieb. Mein BH. Das ist mein Familiengrab. Und die Perücke. Ja. Und das grüne Kleid. und die Bleistiftabsätze. Das ist mein Familiengrab. Das ist mein Sarkophag. Meine Tumba. Bart. Ich bin es. Ich allein. In ein paar alte Zeitungen gewickelt. Und du mir gegenüber. In meinem Kleid. Oh mein Gott, du weißt gar nicht, wie fantastisch du aussiehst. Du glaubst gar nicht, wie du mir ähnelst. Du hättest mein Bruder sein können. Aber so kann ich mich doch nicht auf der Beerdigung blühen. Psst. Du bist auf der Beerdigung. Jetzt, hier. Dies ist die Beerdigung. Es ist nicht der Abschied von anderen. Es ist der Abschied von dir selbst. In der Kleidung eines anderen Menschen. Inkognito. Niemand da, der dich noch erkennt. Hörst du? Hm? Du gehst den Mittelgang entlang. Dein Bruder sagt zu einem der Sargträger, seht, die Frau da. Er deutet auf dich. Die Frau da. Kennen Sie die? Nie gesehen, sagt er. Ja, wenn sie ein bisschen Make-up drauf hätte und etwas schlanker wäre, könnte es Marilyn Monroe sein. Unverwechselbar. Hörst du, was er denkt? Ja. Das hätte Lenchen gefallen. Marilyn Monroe auf ihrer Beerdigung. Damit darfst du nicht spotten. Gerhard hatte Lenchen auch sehr lieb. Ich spotte nicht, Bart. Gerhard macht es auf seine Art. Lass ihn nur. Lass die Toten begraben. Weißt du was? Willst du mal meine Musik hören? Die Musik bei meiner Beerdigung? Das ist natürlich nicht Gluck. Ist aber schön rhythmisch. Versuch's nur. Hören, gehen und wackeln. Geh nur. Geh. Gehen. Und dich wiegen. Einen Fuß vor den anderen. Und denk an deinen Hintern. Und jetzt nicht mehr umdrehen. Und immer etwas anderes sagen. Und nicht mehr an mich denken. Selbst wenn du dir die Zähne putzt, darfst du nicht mehr an mich denken. Nicht mehr an mich. Nicht mehr an Lenchen. Zähne putzen. Mindestens zweimal am Tag. Gründlich, Junge. Gründlich. Gründlich. Geh. Dich wiegen. Thank you. fly beyond the rainbow. Why, oh why can't I? Marilyns Lichtjahre. Ein Hörspiel von Neraf Christoph und Jacques Peters. Aus dem Niederländischen von Siegfried Mrozek. Marilyn Leslie Malton. Bart Hermann Lause. Gerhard Gerd Warmeling. Ton Thomas Monajan. Schnitt Susanne Baltes. Regieassistenz Christiane Ohaus, Regie Jörg Jannings. Produktion Südwestfunk Baden-Baden mit RIAS Berlin aus dem Jahre 1991.